Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Dresden, den 7. März 93. Die Resultate deiner Untersuchungen werden immer fruchtbarer und in deinem letzten Aufsatze über das Schöne in der Kunst finde ich besonders treffliche Winke für die höhere Kritik. Gesetzt, deine Theorie gründete sich bloß auf Analogien desjenigen, was in dem Gebiete der Moral, der Natur und der Kunst in ihren verschiedensten Äußerungen für schön anerkannt wird, so hätte sie schon jetzt durch Wichtigkeit für die Gesetzgebung des Geschmacks einen unbezweifelten Wert. Aber mir genügt daran nicht. Ich suche nach einer Demonstration deiner Vordersätze, die die schärfste Probe aushält. Über die Größe der Objekte gibt es eine Möglichkeit, unsere Erfahrungskenntnis durch Begriffe zu erweitern. Dies lehrt die Mathematik. Sollte es für die Qualität eine ähnliche Wissenschaft geben? Kant mag uns immer zurufen, dass wir an den vorhandenen Objekten alles nur durch Erfahrung erkennen. Dies bezweifeln wir nicht. Auch der Mathematiker bedarf irgendeiner Erfahrung, um die Größe eines besonderen Gegenstandes zu erkennen. Aber eine einzige Erfahrung wird für ihn äußerst reichhaltig, wenn sie dem gegebenen Objekte eine Stelle unter einer gewissen Klasse anweist, über die er vorher im Allgemeinen gedacht hat. Bei diesem Nachdenken nämlich wurden die eigentümlichen Merkmale einer Klasse in einen Begriff zusammengefasst, dieser Begriff mit anderen Begriffen verglichen, seine Ähnlichkeiten, Verschiedenheiten und Verhältnisse wahrgenommen. Und durch dies Verfahren erlangte man eine Reihe von Gedanken, die durch die einzige Erfahrung, an welche sie angeknüpft worden, objektive Realität erlangen. Dass in dem einzelnen Falle ein Triangel vorhanden ist, muss wahrgenommen werden. Aber nun gilt von diesem Triangel als wahr, was von dem Begriffe des Triangels überhaupt als wahr galt. Kant behauptet, dass wir die Lehrsätze der Mathematik nicht durch Begriffe analytisch, sondern mittels einer reinen Anschauung synthetisch erkennen. Diese reine Anschauung ist ein Analogon der Erfahrung. Der Begriff des Triangels, den wir selbst konstruieren, wird uns gleichsam ein wahrgenommenes Objekt, eine innere Erscheinung, etwas durch Einbildungskraft Gegebenes. Aber ist diese reine Anschauung nur den mathematischen Begriffen eigentümlich? Worin besteht eigentlich ihr Unterschied von der sinnlichen Anschauung? Mich täuscht darin, dass die Schranken, Umrisse des Objekts durch Selbsttätigkeit in der Vorstellung hervorgebracht werden. Der unendliche Raum ist gleichsam die Masse des Denkens. Aus dieser wird ein Teil durch die Einbildungskraft herausgehoben und abgesondert vorgestellt. Die Form dieses Stoffs ist nicht von außen bestimmt, gegeben, sondern durch die eigene Tätigkeit der Einbildungskraft hervorgebracht. Gibt es nicht auch eine andere Art von Masse, die von der Einbildungskraft willkürlich geformt werden kann? Sollte es uns nicht gelingen, diese willkürlichen Formen zu fixieren, sie als gegebene Objekte, als Gegenstände der Erfahrung zu betrachten? erlangten und durch diese inneren Erfahrungen den Unterricht der äußeren Erfahrung fruchtbarer und viel umfassender zu machen? Es gibt solche willkürliche Formen der Qualität unter den Namen Ideale. Der Stoff dieser Ideale ist durch Erfahrung gegeben, aber in einzelnen Erscheinungen zerstreut. Durch die geistige Schöpfung im Gebiete der Einbildungskraft werden diese zerstreuten Elemente zusammengefügt, hier und da individuelle Bestimmungen und Einschränkungen hinweggedacht, die Teile zum Ganzen geordnet und ihr gegenseitiges Verhältnis bestimmt. Dies geschieht ohne das Bewusstsein äußerer Einwirkung, bloß durch die innere Tätigkeit der Denkkraft. Ein solches Ideal beschäftigt entweder bloß die Einbildungskraft um sein Selbst willen oder es wird in Beziehung auf wirkliche Objekte gedacht. Im letzteren Falle ist sein Gebrauch entweder kritisch. Das vorhandene Objekt wird mit dem Ideale verglichen und danach geschätzt. Oder praktisch, das Ideal wird realisiert, die objektive Realität des Ideals wird Ziel der Tätigkeit. Das Idealisieren setzt einen gegebenen Stoff von Qualität voraus, der in mehreren einzelnen Erscheinungen enthalten ist. Bei Entstehung der willkürlichen Form dieses Stoffs, welche wir ein Ideal nennen, werden gewisse Teile des gegebenen Stoffs in das durch die Selbsttätigkeit der Denkkraft gebildete Ganze aufgenommen und andere Teile davon ausgeschlossen. Bei diesem Aufnehmen und Ausschließen liegt etwas Gemeinsames zum Grunde, welches in den Teilen des gegebenen Stoffs wahrgenommen wird. Das Gemeinsame, wodurch sich der aufzunehmende Stoff unterscheidet, wollen wir positiv wert, und das, wodurch sich der auszuschließende unterscheidet, negativ unwert nennen. Dieses Positive und Negative ist nach der individuellen Denkart jedes Subjekts verschieden. Daher die Mannigfaltigkeit in den Idealen eben desselben Objekts in mehreren Köpfen. Doch lässt sich dies Positive und Negative unter drei Hauptklassen bringen, deren Anerkennung mit dem Fortschritte der menschlichen Ausbildung im Verhältnisse steht. Wert und Unwert. A. In Beziehung auf die Wünsche und Bedürfnisse des einzelnen Subjekts, individuell, Ideale des Nützlichen und Angenehmen. B. In Beziehung auf irgendeinen denkbaren objektiven Zweck, der durch einen Begriff bestimmt wird. Relativ, Ideale des Vollkommenen. C. In Beziehung auf einen dunkel geahnten subjektiven Zweck, dessen Analogon auf das Objekt übertragen wird. Absolut, Ideale des Großen und Schönen. Die letztere Klasse bedarf einer umständlichen Erläuterung, die du dir selbst aus deiner Theorie leicht geben kannst. Doch behalte ich mir vor, deine Lehrsätze, insofern ich damit einverstanden bin, nach meiner Art ausgedrückt, an obige Vordersätze anzuschließen. Dies wird im nächsten Briefe geschehen. Körner.